Heute sind Nerds hier genau richtig. Warte mal, Staffel. Hast du meine Bommel irgendwo gesehen? Wo ist denn meine Bommel? Marc, haben meine Bommel gesehen? Leute, dafür haben wir echt keine Zeit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom meisten Berlin-Podcast. Irgendwas ist doch immer. Ich bin Stefan und am Tag der Hämophilie, das ist ein schwieriges Wort. Heute ist nämlich der 17.04., wir haben es gesagt. Und jetzt bitte Trommelwirbel. Hier ist nämlich der Mann, der Meister der Information, dessen Worte wie ein erfrischender Blutstrom in unsere Ohren fließen. Hallo René. Ja, hallo und herzlich willkommen da draußen. Ich wusste, dass ich über das Wort stolper. Und hier natürlich gleich, um alles zu bestätigen, was Stefan sagt. Die erste Information heute ist der 17.04.2024 und wir haben Folge 136. Ja, und wir haben natürlich noch mehr in petto, denn wir haben ihn dabei, den, der schon vor dem Start der Sendung auf die Uhr guckt. Hallo Marc, herzlich willkommen auch an dich und komm zu uns in die Runde. Komm her, setz dich zu uns. Hallo Stefan. Nicht vergessen, wir haben keine Zeit. Möglicherweise ist das schon der Folgentitel. Ich bin zeitlich tatsächlich etwas eingespannt. Ich musste etwas länger arbeiten heute, dann schnell nach Hause jetzt den Podcast aufzeichnen und danach muss ich dann mal höchst vermutbar nochmal für die Arbeit irgendwie ran. Also das muss ich auf jeden Fall. Aber die Frage ist, ob das nur ein kurzer Lauf wird oder ob ich da quasi noch eine Nachtschicht einschieben muss. Aber ihr könnt mich später bedauern. Wir versuchen jetzt hier erstmal eine zweistündige Sendung innerhalb von 60 Minuten aufzunehmen. Ja. Viel Glück dafür. Zurück ins Studio. Marc, an dieser Stelle, gleich kann ich zügig entgegen und abnehmen. Ich habe auch keine Zeit, weil es läuft ja gerade ein Eisbärenspiel. Ja. Und ich habe die ersten 10 Minuten gesehen und es sind schon 3 Tore gefallen. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Also wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Genau. Ja. Steffi, hast du einen Live-Ticker eigentlich? Nee, aber ich habe ihn auch hergeguckt. Aber es ist ja nicht nur Eishockey. Heute sind auch die zweiten Spiele der Volleyball-Finalserie der Männer und Frauen. Alba Berlin spielt auch gerade. Und nachher ist noch das Champions League-Viertelfinale mit Bayern München. Also zack, zack, zack. Wir haben doch keine Zeit, hat Stefan Raab dann gesagt. Wie waren die letzten 2 Wochen, Stefan? Was hast du zu erzählen? Gibt es irgendwas Nennenswertes zu berichten? Ach, jetzt setzt du mich schon so wieder unter Druck. Gut, danke, ja. Marc. Und bei dir, wie war deine letzten 2 Wochen? Oh ja, ich muss das ehrlich sagen, bei mir auf dem Balkon läuft auch irgendwie hopp, hopp, hopp. Irgendwie, wir haben den Balkon diesmal selber bepflanzt, also direkt Samen ausgesät, keine fertigen Pflanzen gekauft. Und wir haben am 31.03. ausgesät und es keimte tatsächlich schon 4 Tage später. Das ist wirklich ein neuer Rekord und ihr seht schon, es geht hopp, hopp, hopp, nicht nur bei mir auf dem Balkon, sondern auch hier im Podcast und damit zurück ins Studio. Danke, Marc. Und da fällt mir gerade ein, wir haben doch eigentlich alle 3 zusammen was erlebt. Eigentlich können wir doch davon erzählen, weil das war ja auch eine Sache, die kann man ganz schnell runterreißen. Da braucht man gar nicht lange drüber nachlabern. Einfach mal, Stefan fängt an, dann sagst du was dazu und dann sag ich was dazu. Genau. Jeder erzählt einen Witz, den er lustig findet. Fertig mal mit der Sendung. So, Okay. Das war's für heute. Ich würde sagen, lass mal ein bisschen Tempo rausgehen. Wir atmen mal kurz durch. Aber Folge 136 ist im Kasten, dann machen wir gleich weiter mit Folge 137. 137, genau. Wir haben keine Zeit, Stefan. Jetzt, warum trinkst du jetzt, wo du eigentlich einen Sprechbeitrag hättest? Ach so, wir waren in Berlin-Adlershof an einem historischen Ort, nämlich am letzten Wochenende haben wir eine Studiotour durch die Fernsehstudios von Studio Berlin in Berlin-Adlershof gemacht, das ehemalige Fernsehzentrum aus DDR-Zeiten. Ja, okay. Und ich wollte gerade DEFA sagen, aber DEFA war ja Film. Also DEFA war Film, also genau. DDR-Fernsehen. Also DDR-Fernsehen 1 und DDR-Fernsehen 2 oder auch kurz gesagt DDR 1 und DDR 2. Ja, wo der Sandmann gedreht wurde. Wo Shows gedreht wurden. Nee, kommt der Sandmann nicht aus Malsdorf? Da wurde er erfunden, ne? Nee, ich glaube. Aber sie hat gesagt, er wurde auch dort gedreht. Oder meinte sie, das ist nur im DDR-Fernsehen kam gelaufen? Der Sandmann her? Hm. Ich weiß es nicht. Der Klugscheißer an mir muss natürlich sagen, gedreht ist ein bisschen übertrieben, weil der Sandmann wurde ja in Stop-Motion-Technik realisiert. Oh, der aber Stop-Motion-Filme dreht man, glaube ich, auch. Nur etwas langsamer. Ja. Im Einzelbildverfahren. Wir können sagen, wir waren in den Studios, in den Fernsehstudios von Karin Mioska. Aber warte mal, du springst ja schon. Wir haben ja vorher was ganz anderes Lustiges erlebt. Aha. Wäre ich nicht dabei gewesen. Ja, dann wären wir nämlich gar nicht im Studio gelandet, sondern hätten jetzt eine Einlage bei The Voice of Germany singen müssen, weil wir haben uns getroffen vorm Studio und der Marc, da war ich erstaunt, als Westberliner stellt sich der Marc an die längste Schlange an, die aber für die Audition für The Voice of Germany war. Last Chance. Naja, die Adresse stimmte und da war eine Schlange und da dachte ich, naja. Hinten ran. Da stelle ich mich jetzt immer erstmal an. Und dann kam René und meinte dann doch tatsächlich, na, bist du sicher, dass wir richtig sinnig sein? Ja, wieso denn nicht? Und dann ist er doch tatsächlich mal nach vorne zum Eingang gegangen und hat dann ein Gespräch belauscht zwischen dem Einlasser und einem derjenigen in der Schlange. Ja, wie läuft denn das hier ab? Und dann war irgendwie was zu vernehmen von, naja, ihr kommt erstmal da und da hin und dann kommt ihr einzeln zu den Auditions und dann wusste René, okay, wir sind da falsch. Das war ja nicht die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist ja gewesen, dass ich mich in der Schlange gewundert habe, dass die Leute vor uns alle Instrumente hatten. Das kann nicht aufgefallen. Die einzigen waren ohne Instrumente. Ja. Und deswegen, Marc, ja, bin ich nach vorne gegangen und habe aber den Sicherheitsmann tatsächlich auch angesprochen und habe gesagt, geht's hier zur Studioführung? Und hat er gesagt, nein. Und ja, da war auch dieses Gespräch. Auf jeden Fall waren wir mal ganz kurz dabei gewesen. Unsere Chancen waren nicht schlecht. Ja, der Eingang, wo wir da standen, das ist halt der gewöhnliche Eingang, wenn man zu Shows geht, ne? Wir haben es dann natürlich noch gefunden und dort haben wir auch vernommen, dass es auch andere Leute gab, die erst an der The Voice-Schlange standen und die letzte Chance nutzen wollten. Ja. So ist es. Ne? Genau. So, aber du wolltest erzählen, Stefan, wie es gewesen ist. Wir waren bei, wem waren wir im Studio? Karen Mioska. Genau, richtig, die ja seit diesem Jahr die Show hat, seit Herbst oder so, ne? Glaube ich. Die Talkshow sonntagsabends. Und dann waren wir noch nebenan bei Frau Maischberger, die sich das Studio ja mit Hart aber Fair teilt in Berlin, aber auch in Köln ein Studio hat. Also die kann spontan die Sendung in Berlin und in Köln machen, so wie sie möchte. Und dann waren wir noch bei Late Night Berlin im Studio. Bei Herrn das Highlight. Klaas Häufer-Umlauf. Ah, der richtig, der andere. Und nicht zu vergessen, wir waren in den Kulissen von Soko Wismar. Ja. Ja, das war auch eindrucksvoll. Hab mir gerade mal heute Videos angeguckt. Genau, ich habe mir heute die Folge aufgenommen. Kommt, glaube ich, immer mittwochs, 18 Uhr im ZDF für alle Rentner. Ich muss sagen, also ich fand es auch mega eindrucksvoll, weil also so große Studios kenne ich halt aus meiner beruflichen Laufbahn nicht. Also gerade das Late Night Berlin Studio. Fand ich richtig cool, auch so vom Setup, ne, mit Liveband und so. Gut, wir haben jetzt nichts gesehen, aber man kann es sich relativ gut vorstellen. Genau. Und ich habe es dann auch in einem Sendemitschnitt mal geprüft. Also es ist ganz schön, das dann mal so direkt hintereinander erst in echt und dann im Fernsehen zu sehen. Ja, war eine coole Sache. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Die witzigste Anekdote war für mich die, dass in einem Studio mal das Publikum fehlte, weil der Bus nicht gekommen ist. Ja. Das fand ich so die witzigste Anekdote nach dem eindrucksvollen Late Night Berlin Studio. Der Super-GAU. Und das dann als Ersatz, weil die Sendung natürlich Aufzeichnungstermine haben, die nicht verschiebbar sind, da wurde die Sendung dann eben mit Mitarbeitern aufgezeichnet, die schnell im Fundus alle, die gerade vorbeigelaufen sind, mit Bekleidung ausgestattet wurden, dass sie ins Publikum passen. Ja. Aber so eine Geschichte erfährt man halt nur, wenn man so eine Besichtigung macht und kann man auf jeden Fall empfehlen und vielen Dank an der Stelle auch nochmal an Patricia, unseren Guide. Ach so, Patricia. Ja, hat sie toll gemacht, wirklich. Richtig, hat auch gute Insights geben können, weil sie als Hostess quasi ja da permanent zugegen ist. Genau. Und das stimmt. Also fand ich auch sehr informativ, sehr gut gemacht. Und grüßen müssen wir natürlich auch deine Mama, René, ne? Ganz genau. Die konnte ja auch berichten. Die Lücken, die Patricia noch offen gelassen hatte, hat dann Renés Mama noch gefüllt. Genau. Ja. Genau. Die ja, nur damit man den Kontext versteht, dort quasi als Jugendliche angefangen hat zu lernen, die komplette DDR-Zeit dort miterlebt hat und dann eben noch so ein paar alte Geschichten dabei steuern konnte. Ja, genau. Ich habe hinterher noch eine Frage vergessen, aber 1199 wurde doch auch dort oder allerdings. Das Jugendmagazin mit, na, wie hieß sie doch? Oh, ich kenne sie von 1A noch. Ja. Inge Meisel? Nee. Ach, ihr meint die andere. Dubowski erstmal, ne? Dubowski kann durchaus sein. Guck mal, ob ich es gerade noch finde, aber ist ja kein Problem. Genau. Die ganze Tour, für die es interessiert, dauerte zwei Stunden, also ich glaube anderthalb waren angesetzt. Ne? Hm. So ein bis anderthalb hast du gesagt, dauert es immer so, aber bei uns war länger. Ja. Ich fand ganz cool, dass man sich dann in der Soko Wismar Kulisse frei bewegen konnte. Die bestand ja quasi aus mehreren Räumen. Und ich glaube, da hätte es sogar Sinn gemacht, sich das vorher mal anzugucken, um dann noch dieses Gefühl, dort drin zu stehen, so intensiver zu haben. Viktoria Hermann und? Hier steht noch Ingo Dubinski. Dubinski, nicht Dubowski, ja, Ingo Dubinski, genau. Ja. Und der dritte? Hier steht noch Jan Carpentier. Nee. Ines Krüger und Angela Fritsch. Wenn die Infos stimmen. Na, mir fehlt da noch einer, aber ich weiß den Namen nicht. Ja. Genau. Und das ganze Kostenfaktor, ihr wisst, ich gucke ja aufs Geld, lag bei 15 Euro. Finde ich einen angemessenen Preis. War cool. Ja. Und damit verbunden den Link noch, den ihr in unseren Shownotes findet. Richtig. Unter berlin-podcast.de. Habe ich es jetzt richtig auf Anhieb gesagt? Ja. Unter berlin-podcast.de gibt es den Link zu TV-Tickets.de. Genau. Ja, da kann man Tickets für seine Lieblingssendung kaufen, ordern, was auch immer. Genau. Und wenn ihr da mal hingehen wollt, meldet euch bei uns. Stefan kommt auf jeden Fall mit. Der alte TV-Hase lässt natürlich nichts aus. Ja, absoluter TV-Junkie. Ja, definitiv. Ja. Mit Videotext geht's los, ne? Und ja, das ist eine Sache, das werden wir mal zu deinem Geburtstag organisieren, dass wir mal, wo die Videotext-Tafeln gelagert werden, dass wir da mal hingehen und dann kannst du nicht mal durch die Videotext-Tafeln durchblättern. Da holen wir mal eine aus dem Aktenschrank. Ja, ich habe mal gearbeitet in einer Wetterdaten- Firma, also die eigene Firma, die Wetterdaten sammelt, irgendwie europaweit, glaube ich. Also große Firmen haben dann also ihre eigenen Netze. Es ist nicht so, dass irgendwo die Wetterstationen aufgestellt werden und dann können sich alle Firmen daran bedienen. Nein, der Deutsche Wetterdienst hat seine eigenen, Kachelmann hat seine eigenen und wir hatten auch unsere eigenen, aber egal. Mhm. Der entscheidende Punkt ist, dass bei uns im Haus habe ich da nicht nur gearbeitet, sondern da stand auch immer noch ein großer Monitor, also es war ein extra Arbeitsplatz und da wurden dann die Wettermeldungen in das Videotextsystem einprogrammiert. Also es ist jetzt nicht so, dass man in den Fernsehsender geht und dort, die Meldung rüberfaxt, sondern nein, die entsprechenden Diensteanbieter haben offensichtlich eigene Terminals, einen direkten Zugang dazu. Also das heißt, die konnten tatsächlich live dort die Texte eintippen und die waren sofort im Videotext verfügbar. Ja. Faszinierend. Ist eine tolle Technik. Und ja, eine Technik von 1650 und sie funktioniert immer noch. Ja. Ja. An der Stelle möchten wir vielleicht, nein, das passt natürlich überhaupt nicht, aber wir möchten unsere alten Hörer grüßen. Im Podcast-Business wollen wir grüßen, nämlich die Betreiber vom Wobcast. Das sind die Herren von der Satirebehörde. Die haben die Pilotfolge draußen, die erste Folge und jetzt auch die zweite Folge schon draußen. Und mit der zweiten Folge haben sie ihre anfänglichen technischen Probleme auch auf die Reihe gekriegt. Und wenngleich wir drei noch nicht so angetan waren, inhaltlich von der ganzen Geschichte, kann man immer noch sagen, na okay, ist vielleicht nicht unser Humor, aber vielleicht ist es etwas für euch da draußen. Die drei Moderatoren vom Wobcast sind wirklich, also sie haben sehr viel Spaß bei der Aufnahme gehabt und möglicherweise habt ihr da draußen noch sehr viel Spaß beim Hören. Der Wobcast, jetzt neu bei Spotify. Ja. Genau, Werbung kann am Wob Ende gelegen haben. Ja. Ja, hast du dir gemerkt, was der Bob ist? Ja. Der Bob, ein Longdrink. Das ist, naja, sie nennen das einen Cocktail, aber möglicherweise ist es ein Longdrink. Also, man nehme etwas Amaretto, dazu nimmt man noch einen Rum und man fülle das Ganze auf mit Cherry Coke. Und ein bisschen Crushed Eis könnte auch nicht schaden. Und das ist dann der Bob. Genau, erklären Sie aber auch nochmal. Ja. Für mich ist ein Wobbler eigentlich ein Wolfsburger. Wenn du nach Wolfsburg fährst, siehst du ganz viele Wobber. Ja, das war damals Wob. Ja. Der heutige Wob, ein Wobbler, ist offensichtlich jemand, der sich mit Wob zuschüttet. Ja, gut. Das Logo gefällt mir, muss ich sagen. Wollen wir das nicht einfach für uns benutzen? Ja, stimmt, das ist cool. Was Gutes sollte man doch kopieren, oder? Genau. Gut. Also, der Bobcast und wir haben ja auch mal klein angefangen und ja, die gruben sich, glaube ich, noch ein. Und wie herablassend von dir, Stefan. Wieso? Ist doch, wenn die mit so einem Podcast anfangen. Ja, nee, wir haben angefangen mit Telefon, ne? Richtig. Und da klang das auch noch, als wenn ich... Klang das wie durchs Telefon. Als wenn ich auf dem Mondrad war. Ja, genau. Nee, ich glaube, du warst immer der gut klang. Ja, und ich war immer der scheiße klang. Er ist ja heute auch noch so, ja. Ja, hat sich nichts geändert. Das ist der rote Faden. Ich wollte gerade sagen, der goldene Faden. Das ist unser Konzept. Das ist der rote Faden, der sich durch unsere Sendungen zieht. Ja, so ist es. Womit machen wir weiter? Mit einem technischen Thema? Also, ja, wir haben ein paar technische Themen heute. Wir haben auch eine ganz traurige Tiergeschichte, die ich gefunden habe. Vielleicht lese ich die nachher mal vor. Aber wir können ja erstmal mit ein bisschen technischen Zeug anfangen. Heute der Nerd-Podcast. Pass auf, dann hau ich mal einen raus und ich halte es auch kurz. Mhm. Aber es muss einfach dargeboten werden, weil es dreht sich gerade so schnell, die Erde. Ich habe was zum Thema AI beizutragen. Ja. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Ben, der da für mich immer der Zulieferer ist. Und zwar gibt es eine Musik-AI, die mich so geflasht hat. Ich habe schon 3 oder 4 Songs damit produziert. Es dauert vielleicht eine Stunde und du hast einen Song mit Gesang, mit Musik. Es ist der Hammer. An der Stelle gleich der Link. Udio, also wie Studio oder wie Audio, nur ohne die ersten Buchstaben, beginnt mit U. Udio.com. Und ich habe schon mit Stefan schon abgeklärt und Max, glaube ich, auch einverstanden. Wir werden in der Pause einen Song spielen, der damit produziert wurde. Produziert, wenn man das so sagen darf. Genau, Ben, also nicht einschlafen. Und für alle, die sich dafür interessieren, was heutzutage möglich ist, unbedingt dranbleiben. Ja, muss ich auch sagen. Wahnsinn. René hat ein paar Beispiele rübergeschickt und Es ist krass. Es ist so krass. Ja. Hört selbst nachher. Man kann es sich nicht vorstellen. Man kann es sich wirklich nicht vorstellen. Aber genau, dazu später mehr. Ja, cool. Noch ist kostenlos, also ich würde da nicht zu lange warten. Geheimtipp. Es wird nicht lange dauern. Ich habe gehört, angeblich steckt Will.i.am dahinter. Von den Black Eyed Peas, ne? Richtig. Also mit drin als Investor wahrscheinlich. Und ich denke, das wird ein nicht so günstiger Spaß, wenn es dann Geld kosten wird. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Marc, hast du noch ein News-Thema oder so? Naja, also ihr habt ja schon gesagt, Technik-Thema. Ich wollte ja schon vor einigen Folgen etwas zum Raspberry Pi erzählen. Erstmal, was das überhaupt ist und warum das hier Erwähnung finden sollte. Also sollte, ist einfach mein persönliches Ding. Aber so darum geht es ja hier bei uns irgendwie im Podcast. Was haben wir so erlebt? Was ist in Berlin so los? Und was bewegt uns? Und in letzter Zeit hat mich der Raspberry Pi irgendwie bewegt. Also, dabei handelt es sich um einen kleinen Einplatinencomputer. Ja, dann könnte man sagen, ist mein Handy auch. Ja, und damit wäre das Thema beendet. Aber nein, der Raspberry Pi, der wurde ursprünglich in Großbritannien für Schüler entwickelt. Das sollte eigentlich nur ein kleiner Bastelrechner sein. Ja, aber es hat sich dann herausgestellt, übrigens sollte man noch dazu sagen, 2012 hat er das Licht der Welt erblickt. Und das sollte, wie gesagt, nur so ein kleiner Bastelcomputer sein. Aber es hat sich herausgestellt, dass der so leistungsfähig ist. Es gibt mittlerweile auch mehrere neue Versionen davon. Und er ist natürlich immer leistungsfähiger geworden, hat noch mehr Anschlüsse gekriegt etc. Dass man also wirklich ganz fantastische Sachen damit machen kann. Was ist das? Wie gesagt, das ist so eine Platine. Hat so... Jetzt fehlen mir schon fast die Worte. Also es hat in etwa die Größe einer Scheckkarte und da sind so typische Computeranschlüsse drauf. Die da wären? Also sowas wie so ein USB-Anschluss oder HDMI oder Netzwerkkabelanschluss. Also genau, für einen Monitor. Sowas in der Richtung alles. Was und Strom? Ja, natürlich ein Stromanschluss auch. Wie kommt der Strom rein? Über USB oder? Nein, er kommt über ein Netzteil. Ja. Ah ja, okay. Er kommt über ein Netzteil irgendwie rein. Hast USB-A und USB-C-Anschlüsse in den neueren Versionen. Und du hast üblicherweise auch so blanke Steckerleisten. Und auf die, also sogenannte Pins, und da kann man dann Sensoren raufstecken. Also du kannst den Computer einfach nehmen, kannst irgendwie ein Betriebssystem raufstellen, raufspielen und kannst, was weiß ich, dazu extra auch noch ein Gehäuse irgendwie kaufen, kannst das alles zusammenschrauben und dann kannst du einen Monitor anschließen, kannst über Bluetooth, was auch mit dabei ist, kannst du kabellos eine Tastatur und eine Maus betreiben oder eben über die USB-Kabel solche Sachen anschließen, kannst einen Monitor anschließen über USB-C. Und dann kannst du das irgendwie einen ganz normalen Computer benutzen. Okay, nun ist okay. Der vielleicht ja, nicht ganz ich, so leistungsfähig. Möchte ich gleich nochmal fragen? Ja. Ich habe mal Fragen. Ja, sicher. Gehäuse ist nicht dabei, sagst du. Kann man aber extra kaufen oder wahrscheinlich 3D-Drucker? Es gibt so, ja, also wie du wünschst. Du kannst die Platine quasi nackt irgendwie kaufen. Du kannst aber, es gibt so verschiedene Pakete. Das heißt, du kannst ein Paket kaufen. Da ist dann auch gleich ein Netzteil und ein Gehäuse mit dabei. Kostet? Es gibt dann sogar im Moment noch größere Pakete, da ist dann sogar noch irgendwie eine Maus oder eine Tastatur mit dabei oder okay. Ein kleiner Monitor. Ich habe mir hier aufgeschrieben, 35 € ist so der Einstieg. Nur die Platine? Ich glaube, das ist dann nur für die Platine oder es ist das, doch ja, müsste es sein. Also der eigentliche Computer kostet 35 €. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit seinem... Wenig. Ja, mit seinem Handy oder seinem Tablet oder seinem Laptop oder seinem großen Desktop-Computer. Das ist schon relativ wenig. Und ihr habt schon rausgehört, man kann das wie einen normalen Desktop-Computer benutzen. Das ist nur eben sehr klein. Wie kriege ich das Betriebssystem darauf? Also Windows müsste ich ja rein theoretisch kaufen. Ja. Für ein paar hundert Euro. Also ich weiß nicht, was Windows kostet. Ja, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ja gut, aber da war einen legalen Weg ja mal. Ja. Aber Linux kriege ich wahrscheinlich kostenfrei rauf? Genau. Ja, Linux ist ein kostenfreies Betriebssystem. Und das ist eigentlich auch das Betriebssystem, mit dem üblicherweise dieser Raspberry Pi betrieben wird. Es gibt noch andere alternative Betriebssysteme, aber Linux ist eben das bekannteste. Und wie kriegt man das darauf? Man lädt sich das aus dem Internet runter und dann spielt man das auf eine SD-Karte, die mitgeliefert wird, und der Raspberry Pi hat auch einen entsprechenden Kartenslot dafür. Ja, und das ist dann quasi eure Festplatte. Ja. Okay. Das steckt man dann in den Computer rein und dann kann der davon eben booten, also starten. Ich bin gerade sehr erstaunt, weil ich sehe auf der Webseite, dass man macOS herunterladen kann, dass man Windows herunterladen kann. Das wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Ja, das wundert mich auch. Aber man kann solche Sachen ja in einer virtuellen Maschine vielleicht dann laufen lassen. Genau. Vielleicht geht es darum. Ja. Okay. Also gerade macOS würde mich an der Stelle, ja, Windows genauso, weil wie gesagt, diese Sachen, also Apple hat einen sehr großen Daumen darauf, dass sein Betriebssystem macOS tatsächlich nur auf Apple Macintosh-Rechnern benutzt wird. Es gibt so Macintosh-Nachbauten auf PC-Hardware-Basis, das nennt sich dann Hackintosh. Aber das ist eigentlich nicht erlaubt. Das darf man eigentlich gar nicht. Es gibt auch ein Raspberry Pi OS, wie es aussieht. Ja. Ja, und das ist eben auf Linux-Basis. Linux ist ein Betriebssystem und da gibt es viele, viele verschiedene sogenannte Distributionen. Also Pakete, wo dann nicht nur das Betriebssystem bei ist, sondern eben auch eine Bedienoberfläche und verschiedene Werkzeuge. Und eines davon ist eben als Raspberry Pi OS, wird das eben in Anführungszeichen gehandelt, weil das an bestimmten Stellen speziell für den Raspberry Pi optimiert ist. Mhm. Und gesagt, kann ich WLAN benutzen? Ja. Hat der drauf oder? Ja. Ah ja. WLAN-Empfänger ist auch mit dabei. So, was ich noch sagen wollte, habe ich vergessen, dass es unterschiedliche Pakete gibt etc. Es gibt im Internet wahnsinnig viele unterschiedliche Anleitungen. Also ich sollte vielleicht noch ein bisschen weiter vorher anfangen. Warum habe ich mich damit überhaupt auseinandergesetzt? Na, weil ich so dachte, ich hätte ganz gerne so für einige Projekte, die ich hier zu Hause habe, hätte ich gerne einen eigenen Webserver. Und ich möchte den Webserver jetzt aber nicht, was ich irgendwie auf meinem Spiele-PC hier irgendwie laufen lassen, weil der Rechner müsste dafür ja immer an sein. Also wo kann ich das betreiben? Okay, ich habe jetzt hier irgendwie so ein iPad rumzuliegen. Das ist ja quasi irgendwie immer an. Kann ich das da nicht raufpacken? Da gibt es zwar ein entsprechendes Paket, aber das ist nicht so leistungsfähig, wie ich das brauche. Da habe ich nicht so viele Freiheitsgrade. Damit kann ich einfach nicht das machen, was ich möchte. Ich möchte eine eigene Website irgendwie aufsetzen, die dann nur in meinem Heimnetz zu Hause erreichbar ist. Und dort bestimmte Daten abzulegen, die einzupflegen etc. Was ich zum Beispiel eine kleine Datenbank über meine alten DVD-Filme, ja, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Und dann dachte ich so, naja, dieser kleine Raspberry Pi, der hat einen ARM-Chip drin, wie man sie zum Beispiel aus einem Telefon kennt. Und diese Chips sind bekannt für ihre Energieeffizienz. Das heißt, sie verbrauchen sehr wenig Strom. Und dann dachte ich so, na okay, das wäre ja okay. Ich habe sogar mal nachgelesen, wie viel Geld das kostet, wenn man den ein ganzes Jahr am Stromnetz irgendwie lässt. Und das ist also wirklich vernachlässigbar, sage ich mal. Es sind nur wenige Euro. Also ein Rechner, der immer an ist und wo ich jederzeit von meinen anderen Rechnern, vom Handy aus zum Beispiel, irgendwie darauf zugreifen kann, um zum Beispiel eben diesen eigenen Webserver, den ich dort aufgesetzt habe, um dort die Seiten abzurufen und zu pflegen. Das war so der Aufhänger. Man kann noch andere Sachen damit machen. Der ist zum Beispiel leistungsfähig genug, um als sogenannter Media Center zu dienen. Das ist also ein weiterer Computer in eurem Heimnetzwerk. Und als solcher kann er, zum Beispiel von eurem Fernseher, wenn ihr ein Smart TV habt, kann er davon angesprochen werden über euer Heimnetzwerk. Und dann könnt ihr auf den Raspberry Pi eben Filme raufladen. Ja, und die könnt ihr dann über euer Netzwerk auf euren Fernseher spielen und dort angucken oder eben Musik abspielen. Ja, René, eine weitere Frage? Ja, also ist das was für einen Anfänger, das ganze Thema? Also weil die Anwendungsfälle sind erstmal mega cool. Wenn man auf raspberrypi.com geht, hat man da so ein paar Anwendungsfälle. Das sieht alles mega cool aus. Aber ich frage mich gerade, würde ich das hinbekommen? Ja. Oder muss ich da irgendwas mitbringen? Naja, also ohne den eisernen Willen zum starken Bemühen wird es wohl nichts werden. Okay. Es ist halt etwas komplett Neues. Ja, also auch ich hatte ein bisschen Bedenken und dachte dann aber so, ach Mutti hat Kind und mit Kind zur Welt gebracht. Und wenngleich ich natürlich einen technischen Hintergrund habe als Internetprogrammierer, als der ich arbeite, stand ich trotzdem wie der Ochs vom Berg und habe so ein bisschen wie ein Schwein ins Uhrwerk geguckt, um gleich zwei Bilder irgendwie zu bedienen. Aber die Anleitungen sind doch so gut, dass man Schritt für Schritt da zum Ziel kommt. Also mittlerweile läuft der Raspberry Pi, also ich habe ihn selber zusammengeschraubt, habe mir gleich so ein Paket geholt, sodass der in ein Metallgehäuse gesteckt wird. Der steht jetzt bei mir irgendwie im Flur, ist per Kabel am Router angeschlossen, hat also auch Zugang zum Internet. Mhm. Dort die entsprechenden Softwarepakete raufzuspielen, um eben einen eigenen Webserver zu haben. Das war auch alles ziemlich selbsterklärend. Der Teufel steckt dann nachher im Detail. Ja, aber einfach so, das ist so ein bisschen wie auf dem PC, auf dem Windows-PC. Es ist die Frage, ob ich einfach nur, ein bestimmtes Programm brauche und das benutze oder ob ich mir quasi selber so ein Programm irgendwie dafür schreiben will. Dann wird es natürlich auf einmal sehr technisch und sehr kompliziert. Ja, ich habe gerade gesehen, man kann sich daraus zum Beispiel eine Retro-Konsole basteln. Ganz genau, das wäre mein nächster Punkt gewesen. Jetzt muss ich mal sagen, was mir da nur gerade auffällt, dass es ein Raspberry Pi Zero für $5 geben soll. Ja, das ist ein extrem kleiner, auch nicht so leistungsfähiger Raspberry Pi. Er würde dafür reichen, davon mal abgesehen, aber ja. Ja, krass. Ja. Dann rattern wir noch mal durch, was man sonst noch so damit machen kann. Wie gesagt, das ist eigentlich ein vollwertiger Computer. Er ist, wie gesagt, nicht so leistungsfähig wie euer PC oder euer Mac oder was auch immer ihr zu Hause habt. Aber die Leistung reicht eben, um bestimmte Sachen zu machen. Als Retro-Spielautomat kann es zum Beispiel dienen. Also es gibt so Programme, die dann mit sogenannten, im Zusammenhang mit sogenannten ROMs, den Computer so tun lassen, als wäre er eine alte Arcade-Spielkonsole. Das waren so sogenannte Kabinette waren das. Also das waren so kleine Schränke, die in Spielhallen oder was weiß ich auch damals im Kaufhaus oder auf der Bowlingbahn rumstanden. Da bist du hingegangen und hast du eine Mark oder vielleicht später sogar einen Euro reingesteckt und dann konntest du da so ein Spiel daddeln. Ja. Und wie gesagt, dafür gibt es ein entsprechendes Programm für den Raspberry Pi. Also der kann dann so tun. Ich habe gerade gesehen, den Game Boy Zero, das ist ein Raspberry Pi in einem Game Boy Gehäuse. Und dann hast du ein Game Boy mit einem Farbdisplay. Mhm. Ja, die Modder-Szene ist auch da aktiv wahrscheinlich. Das ist der bei Gaming-PCs und auch beim Raspberry gibt es ja eine riesen Community, die da ackert und tut und jeden Wunsch erfüllt. Und ja, ich kann an der Stelle auch nochmal ergänzen, also die Frage nach Windows war natürlich berechtigt, aber Microsoft hat ja zum Beispiel extra eine ARM-Version von Windows 10 bereitgestellt. Und die läuft natürlich auf Raspberry. Also wenn du ARM sagst, dann meinen wir ARM. Und ARM ist eben der entsprechende Prozessor. Genau, hast du ja vorhin gesagt, ne? Genau, das passte dazu. Letztendlich, ich kann berichten, wir haben den in meiner alten Firma gehabt als Musikserver. Wir haben Internetradio darüber gehört. Der war halt immer erreichbar und da konnte man dann den Sender einstellen übers Netzwerk, über so eine Webseite. Und so haben wir das gesteuert und das war ganz gut für unser Büro. Haben wir ein bisschen Beschallung gehabt. Genau. Ja. Des Weiteren kann der als zentrale Steuereinheit für eure Heimautomation irgendwie dienen. Genau. Ja, dafür musst du ja auch immer einen Rechner haben, den du ansprichst und der dann die entsprechenden Signale an die Lampen oder Steckdosen weiterleitet. Und das kann er eben auch machen. Ansonsten nur noch genannt, er kann einfach stumpf als digitaler Fotorahmen dienen. Das geht auch. Einfach tausende von Fotos darauf donnerst. Und dann gibt es, wie gesagt, wenn ihr einfach einen Computermonitor habt, dann könnt ihr den da anschließen, dann werden eure Fotos darauf gezeigt. Es gibt aber auch tatsächlich so kleine Basteldisplays, also auch Displays so in so einer Fotorahmengröße. Ja, also theoretisch könnte man dann den Raspberry Pi quasi da hinten rankleben an so einen ganz normalen Fotorahmen, ja, in so A5, maximal A4 Größe vielleicht, keine Ahnung, oder irgendwas dazwischen. Und dann werden dort eben im Abstand von ein paar Sekunden unterschiedliche Fotos angezeigt. Sowas könnte er machen. Eine Variante davon, die ich persönlich sehr geil finde, ist der intelligente Spiegel. Also man stelle sich vor, du kommst morgens ins Bad, kratzt dich, gehst vielleicht pinkeln und dann guckst du dich im Spiegel an und denkst so, ich erkenne dich zwar nicht, aber ich rasiere dich trotzdem. Und währenddessen passieren im Raspberry Pi ganz verrückte Sachen, weil wir wissen, wir können dort Sensoren anschließen, wie zum Beispiel sowas wie so ein Fotosensor, also so ein Bewegungsmelder und der stellt fest, oh, da steht jetzt jemand. Und deswegen wird auf der die abgewandten Seite des halbdurchlässigen Spiegels wird ein Display angeschaltet und das sagt dir zum Beispiel, oh, draußen ist jetzt gerade dit und dit Wetter und so sind deine Termine heute und übrigens bei tagesschau.de oder heute.de oder sonst irgendwo sind hier die aktuellen Nachrichten. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. So. Ja. Man guckt im Spiegel und sieht nicht nur sich selbst. Das ist, was ich verstanden habe. Ganz genau. Das ganze Ding heißt übrigens Magic Mirror. Auch dazu habe ich gerade gesehen auf der Webseite vom Raspberry Pi eine Anleitung. Also das ist ja echt verrückt. Ja. Ich kenne jemanden, der dieses Projekt angegangen ist. Ich weiß leider nicht, ob er es zu Ende gebracht hat. Ich werde ihn nochmal fragen. Und was ich gerade noch gesehen habe, was ich auch cool finde, den Kiosk-Modus, in dem man halt quasi einfach irgendeine Webseite fest aufruft. Das heißt, das Monitor an der Wand hängen, hängst einen Raspberry Pi ran, der ruft automatisch irgendeine Webseite auf. Keine Ahnung, die Börsennachrichten oder was man heutzutage permanent sehen will oder vielleicht selbst eine eigene Webentwicklung, die einem bestimmte Informationen auf interessante Weise darbietet. Ja, sehr geil. Also wirklich, also 35, ich krieg das nicht hin, oder? Ja, das kriegst du. Also wenn ich das hingekriegt habe, dann kriegst du das auch. Das ist halt, wie Marc schon sagt, das ist halt für Servertätigkeiten sinnvoll, aber nicht im Sinne von, wir haben jetzt so einen Hochleistungsserver, wie man es von irgendeiner Domain kennt, sondern das ist halt wirklich für Sachen, die wenig Ressourcen brauchen und wo Geschwindigkeit nicht unbedingt das Top-Thema ist, ne? Weil das kann der halt und das ist gut. Aber welche Web-Anwendung braucht denn doll Geschwindigkeit? Also ich glaube, dann einen Webserver mit einer Datenbank drauf laufen lassen, sollte jetzt nicht die Herausforderung sein. Naja, einerseits. Wenn du da keine Unternehmenssoftware laufen haben willst? Ja, einerseits, andererseits. Also einerseits, sagen wir es mal so, wenn du im Internet surfst, dann nervt es dich, wenn du auch nur 2-3 Sekunden warten musst, bis die Seite irgendwie geladen ist. Bei dir zu Hause machst du denn vielleicht aber Abstriche und sagst, naja, hier zu Hause habe ich Zeit. Aber es kann einem dann schon ein bisschen komisch vorkommen, wenn die Sachen nicht so schnell geladen werden, wie man das eben von großen Webseiten her kennt. Na genau. Gut, aber sag mal, eine große Webseite, die 10 Megabyte oder so an Datenumfang nachlädt, also ich glaube nicht, dass er ein Problem hat mit einer schlanken Webseite. Also wenn wirklich rein auf Information, die ein bisschen bebildert ist, sollte ja auch keine Herausforderung sein. Nee, eigentlich nicht. Aber da sammle ich ja gerade noch Erfahrungswerte. Also ich habe das ganze Zeug aufgesetzt, mein Webserver läuft auch. Ich beginne den jetzt so langsam mit Daten zu befüllen. Die Seiten sehen außerdem noch nicht so aus, wie ich mir das vorstelle. Da muss ich also noch ein bisschen dann rumfrickeln. Aber ich werde gerne weiter berichten, wie sich das entwickelt. Ganz kurz zum Betriebssystem, was du drauf laufen hast und welchen Datenbankserver und welchen Webserver würde mich interessieren. Datenbank ist ein MySQL. Und die Webseite betreibe ich mit dem Bold Content Management System. Das ist ein PHP-basiertes, so wie WordPress. Okay, PHP läuft auch drauf, okay. Ah, ganz genau. Und das ist Symfony-basiert. Also Symfony ist ein PHP-Framework. Und darauf basiert dieses Bold Content Management System. Das bedeutet für euch da draußen, dass ich das Bold installiert habe und das ist schon selber eine Website. Und über diese Website kann ich einerseits Daten abrufen, aber andererseits auch Daten eingeben. Das heißt, es stellt mir auch gleich komfortable Eingabemasken zur Verfügung. Aber die Masken selber muss ich mir eben entsprechend, sozusagen, ich muss sie bestimmen, muss sie konfigurieren. Ja. Muss ich sagen, ich möchte an der Stelle, was ich jetzt, um bei meinen DVDs zu bleiben, brauche ich einen Namen, brauche ich vielleicht ein Erscheinungsdatum und vielleicht noch ein Feld, um ein Bild hochzuladen, damit ich weiß, um welchen Film es sich handelt. Einerseits und andererseits bietet mir das Bold eben auch die Möglichkeit, das irgendwie abzurufen und diese Ausgabemaske muss ich mir eben noch so optimieren, wie ich das haben will. Und jetzt würde ich zum letzten und wirklich interessantesten Teil kommen. Ach, jetzt wird es erst interessant, Leute. Warte ganz kurz, ist es ein Apache-Webserver? Ist das alles schon fertig? Also du brauchst da auch nichts jetzt irgendwie zusammensuchen. Du hast irgendwo ein fertiges Paket runtergeladen, das Datenbank, PHP und Webserver. René, stell dir das... Im Großen und Ganzen, ja. Genau, stell dir das wie so eine Linux-Distribution vor. Und da hast du einen Paketmanager und dann kannst du das theoretisch direkt aus dem Netz laden. So kennst du das ja von deiner täglichen Arbeit. Ja, ist mir zu kompliziert. Nein, nee, also, okay, alles klar. Also es ist machbar, im Internet gibt es genug Informationen, das nehme ich jetzt mit. Und für 35 Euro habe ich den Mini-Computer schlechthin. Ganz genau. Und du kannst mit dem vor allen Dingen Folgendes machen. Wir unterhielten uns ja letzte Folge über Werbung und vor allen Dingen auch Werbung im Internet und das sogenannte Consent. Also dass man bestätigen muss, übrigens, ihr verarbeitet hier Cookies oder ihr lehnt das entsprechend ab, wo René dann dafür in die Bresche gesprungen und gesagt hat, ja, ihr solltet schon sagen, ja, okay, du darfst hier Cookies speichern, weil wenn du schon Werbung kriegst, und die kriegst du ja nun mal immer, sagst du mit dem Consent nur, ob sie auf dich zugeschnitten sein soll oder eben nicht. Und wenn du also alle Cookies irgendwie immer ablehnst, dann kriegst du zwar trotzdem Werbung, aber die ist dann eben für dich nicht unbedingt relevant, weil sie ja über dich keine Daten dann mehr sammeln. Und du kannst diesen Raspberry Pi jetzt benutzen als sogenannten DNS-Server. Das macht normalerweise euer Router oder leitet euch zumindest an einen DNS-Server im Internet weiter. Das ist ein sogenannter Namensauflösungsserver. Das heißt, wenn ihr eingebt www.google.de oder, viel besseres Beispiel, berlin-podcast.de, dann verbirgt sich dahinter eine Adresse. Das ist so eine vierstellige Nummer. Also vierstellig im Sinne von, da sind Vier Blöcke mit Nummern zwischen 0 und 255, ist auch egal. Und diese Namensauflösung, das kann auch ein Programm namens Pi-Hole machen, was auf dem Raspberry Pi läuft. Das passiert auch bei mir. Und der Rechner ist leistungsfähig genug, um einerseits meine Webseiten anzubieten und andererseits im Hintergrund diesen Pi-Hole laufen zu lassen. Und der Pi-Hole, der macht jetzt Folgendes. Der hat eine fette Datenbank, die sich auch selber aktualisiert aus dem Internet, wird irgendwo gepflegt von Leuten rund um die Welt, die sogenannte Community, ihr kennt das. In dieser Datenbank stehen Webadressen von Werbetreibern drin. Und wenn ihr jetzt eine Website aufruft, was weiß ich, web.de oder so, wo recht viel Werbung normalerweise drauf ist, dann sagt der Pi-Hole, aha, an dieser Stelle soll jetzt also Inhalt abgerufen werden von einer dieser werbetreibenden Webseiten. Und dann läuft die Namensauflösung an dieser Stelle ins Leere. Das heißt für euch Folgendes. Erstens, die Namensauflösung läuft ins Leere. Das bedeutet, jetzt habe ich mich einmal im Kreis gedreht, dass keine Daten abgerufen werden. Das heißt, das Laden der eigentlichen Webseite, was haben wir gesagt, web.de zum Beispiel, funktioniert schneller, weil es muss nicht so viel Werbung nachgeladen werden. Und ihr bekommt weniger Werbung. Das kann man alles damit machen. Finde ich nicht gut. Aus den altbekannten Gründen. Ich persönlich finde es toll, weil es war ein leichtes, das aufzusetzen. Also klar, man muss sich ein bisschen reinfummeln, weil du installierst nicht nur das Paket, sondern musst es dann auch noch so ein bisschen konfigurieren, bis es dann wirklich läuft. Aber seitdem habe ich es nicht mehr abgeschaltet und ich vermisse die Werbung auch nicht. Ja, mega cool, wirklich. Also super interessant. Mit ein bisschen technischem Interesse, glaube ich, kann man da was auf die Beine stellen. Ja. Finde ich gut. Ja, vielen Dank, dass ihr mir so lange gefolgt seid. Kriegt man die bei Amazon? Ja, oder eBay. Das ist, glaube ich, eher der bessere Marktplatz, denke ich. Was, bei eBay gebrauchten oder was? Nö, gibt es auch neue. eBay hat da nicht nur gebrauchte Sachen. Musst du mal gucken. Also kriegt man schon auf jeden Fall. Und wie lange gesagt, Zeit manchmal war der Raspberry Pi ja gar nicht verfügbar. Ja. Wir hatten ja Chip-Krise nach Corona, aber das hat sich zum Glück alles wieder normalisiert. Möglicherweise sind sie jetzt 2-3 Euro teurer als damals. Aber wie gesagt, für 35 Euro kriegt man schon was, mit dem man richtig gut arbeiten kann. Also bei Amazon sind 70 Euro, 140 Euro, aber dann ist auch ein Gehäuse bei Strom. Also da ist das genau, ja, rundum besorgtes Paket. Sowas habe ich mir auch geholt. Genau. Also so eine Komplettpakete sind natürlich für Leute, die komplett anfangen und erstmal gucken wollen, gar nicht so verkehrt. Ne? Für die fortgeschrittenen User, die dann auch basteln, so wie Marc gesagt hat, die dann halt auch die Komponenten auf die Platine setzen, so Sensoren, die können das natürlich dann auch auseinandernehmen. Sehr spannend. Und du hast ja jetzt schon ein paar Tage Erfahrung damit. Ja. Es ist nach wie vor spannend, im Sinne von, es funktioniert nicht immer alles reibungslos. Man muss sich halt ein bisschen damit auseinandersetzen. Aber unterm Strich finde ich es toll, weil ich muss also kein ausgebildeter Vollprofi dafür sein. Es gibt genügend Anleitungen im Netz und gegebenenfalls kann man auch mal irgendjemanden im Netz fragen, wenn man nicht weiterkommt. Aber mit Geduld und Spucke erreicht man da schon eine Menge mit. Ja. Und deswegen bleibe ich da mal. Ich finde das toll. Ist ein schönes Hobby. Da ich habe gerade verstanden, Marc, dass du gesagt hast, man muss dazu kein ausgebildeter Volltrottel sein. Naja, ich sagte Vollprofi, aber. Ja. René ist ja nicht ausgebildet, aber ein Volltrottel, ja. Dann passt das doch. Kleiner Scherz. Aber René, ich staune so aus deiner Erzählung, dass du das gar nicht kanntest. Den Raspberry Pi, der war mir durchaus ein Begriff. Ja. Aber ich bin nicht so der Freund von so Bastelgeschichten. Mir fehlt da ein bisschen die Geduld zu. Ja. Wir sagen jetzt noch der Vollständigkeit halber, dass Raspberry Pi nur eines der Projekte ist in dem Bereich. Es gibt noch das Arduino-Board, dann gibt es den ESP32, um mal ein Stichwort zu nennen. Nicht, dass es heißt, wir würden hier Schaleich-Werbung machen. Damit soll es mit dem Nerd-Talk gerne vorbei sein. Genau. Das heißt, wir lüften jetzt einmal durch. Und das Nerdigste haben wir hinter uns. Das Nerdigste kommt wahrscheinlich jetzt in der Pause, oder? Ja, das natürlich auch. Jetzt kommen wir zur KI, was René schon versprochen hat. Grüße an Ben, Benjamin, wie hat er seine Spitznamen? René, du kennst ihn besser. Bensky, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie er aktuell heißt. Okay. Aber ich will noch mal ganz kurz betonen, gerne, bevor ihr den Song jetzt hört. Er wurde von einer KI komplett erstellt. Also ich habe meinen Beitrag geleistet in Form des Textes. Den Rest hat ohne Scheiß die KI gemacht. Und das ist einfach unglaublich. Es ist unglaublich. Ich schwöre. Vielleicht solltest du noch sagen, wie lang es ist. 10 Minuten 53. Nein, es, man macht immer so 30 Sekunden Blöcke. Also du generierst was, das ist 30 Sekunden ungefähr. Und dann extendest du das. Dann sagst du, mach mir mal nochmal 30 Sekunden ran. Kannst dann steuern, ob ein Solo rein soll, ob ein Drop rein soll. Kannst sagen, ob es ein Vers, ein Refrain. Kannst du alles so eingeben. Und dann, ja, wir kommen auf eine Minute jetzt. Das heißt, eine Minute Pause für uns. Und dann wir dürfen nicht vergessen, dass wieder auch gleich noch die Kontaktmöglichkeiten kommen. Die brauchen wir, weil wir hier technisch wieder was umstellen müssen. Kommen die direkt im Anschluss? Sind die nicht da drin? Nein, da gab es ein kleines Problem. Ja, ich muss dazu sagen, eigentlich sollte die KI einen Trailer für Teaser für die Kontaktmöglichkeiten machen. Ich verkack's immer mit der Internetadresse. Nee. Deswegen nochmal für mich, wie lautet unsere Webadresse? Erst die Stadt und dann das Ding, was wir machen. berlin-podcast.de. Ja, ist doch eine super Eselsbrücke. Und ich wundere mich jedes Mal, wenn ich es andersrum eingebe, dass ich unsere Seite nicht finde. Ja, ist peinlich, ist voll peinlich. Denke, das sind doch gar nicht wir. Ja. Na gut. Gut, der viel cooler. Dann kommt jetzt der Pausensong und ja, die Kontaktmöglichkeiten können wir gerne danach anschließen. Dann sind wir gleich wieder da. Ist der Typ mit dem goldenen Näschen für AI, suchst du ein Tool, dann bringt er dir drei. Und jeden Trend von morgen kann er dir heute schon besorgen. Ben ist Polizei und Gangster in einem. Stehst du vor ihm, fängst du an zu weinen. Ben entscheidet über Böse und Gut, deshalb sei vor ihm auf der Hut. Der Bruder von Mr. Elastic. Seine Design-Skills sind super fantastic. Ben ist unser aller Held ohne Cape. Seine Superpower ist Kreativität. La la la la la la la la la la la, ole. Ben, eines muss man dir lassen, du bist einfach nicht zu fassen. Da ist er, haltet ihn! Irgendwas ist auch immer der meiste Berlin-Podcast. Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi, schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. So, da sind wir auch wieder. Ich will es nochmal betonen, dieser Song wurde mit einer AI gemacht. Ja. Ich will jetzt nicht die Diskussion anstoßen, werden wir überflüssig? Nein, das haben wir oft genug besprochen. Wir gehen zum nächsten Thema, würde ich sagen, oder? Ja, wir können aber kurz einen Zwischenstand geben, René. Oh, ach so, Sport, ja. Okay, also herbe Enttäuschung für Berliner Volleyballer. Die BR Volleys haben auch das zweite Playoff-Finalspiel verloren, 3-1 in Friedrichshafen. Wer hätte das gedacht? Die Frauen gehen in Tiebreak. Und dann haben wir jetzt ja noch René, sein Lieblingsthema, die Eisbären Berlin. Ach du Nee, das kann ich nicht sagen, René. Komm, sag's mal bitte nicht. Ich bin so gespannt. Wie war denn letzter Stand? mein letzter Stand war, in den ersten 10 Minuten stand es 2-1 und kurz vor der Sendung 2-2, okay. Also Ausgleich, in dem ersten Drittel, also ja. 4 Tore. Und jetzt steht es schon 4-2. Für Bremerhaven. So, bevor wir hier Marc langweilen. Ich glaube, ich traue mich hier gar nicht raus. Ja, ich weiß, da wird gerade fleißig Eishockey geguckt. Die Stimmung möchte ich mir ersparen. Richtig. Ist das Spiel schon durch? Nein. Entschuldigung, da bin ich wieder. Ich bin kurz eingenickt. Ja. Ja, sorry. Ja, das ist Marc und Sport. Das ist. Ja. Marc, für dich habe ich aber auch einen guten Tipp. Ja. Und zwar, ich habe ein YouTube-Video entdeckt kurz vor der Sendung. Das heißt 120 Subgenres auf EDM. Also auf EDM, ne? Electronic Dance Music. Aha, und, was hat das mit mir zu tun? Du bist doch so ein Tanzbeinschwinger, so ein Dancer. Und ich fand es nur mega interessant, die verschiedenen Musikrichtungen, die verschiedenen elektronischen Musikrichtungen zu sehen, weil man dann nämlich viel gezielter seinen eigenen Wunschstil auswählen kann. Ach. Damit habe ich so meine Schwierigkeiten, weil ich weiß nämlich nicht, wie die alle heißen. Und das fand ich ganz geil. Beispielsong. Titel dazu, Name dazu von der Musikrichtung. Ja, Stefan, verlink unbedingt mal in den Shownotes bei. Ich fand es sehr hilfreich. Ja, dann schick mir das. Ich habe meinen Lieblingsmusikstil gefunden. Ja, das ist cool. Und der ist? Aber ich weiß den Namen nicht mehr. Ich wollte dich gerade danach fragen. Ja. Beim nächsten Mal vielleicht. Ich tanze gerne hier diesen Tanz, aber warte mal, wie heißt der denn? Macarona. Zack, zack und 3-4, 3-4 und so. Dirty Dancing. Genau. Stefan, ich habe gerade was an meinem Knie gespürt. Entschuldigung, ich drücke einen Meter. Wir hören auf zu tanzen. Ja. So ist es. Ja. Wir haben zwei Spiele. Welches Spiel spielen wir? Das mit den Städten? Ach ja, das könnte man spielen. Städten? Ja, sehr gerne. Das ist... Das ich habe halt schon mal Probe gespielt. Was los ist. Hast du nicht, okay. Marc hat nicht aufgepasst, aber er wird es gleich das wiedererkennen. Ist, das ist sehr gut, weil ihr wisst ja da draußen an den digitalen Empfangsgeräten auch nicht, worum es geht. Das heißt, das passt jetzt ganz gut. Marc, es gibt, und ihr da draußen, das läuft wie folgt jetzt. Ich werde drei Namen nennen und eins davon ist tatsächlich eine Stadt. Ah, verstehe, das Ding. Ja, ja, okay. Und ihr müsst erraten, welches die Stadt ist. Ja. Also, ich fange mal an mit Nummer eins. Nur eine ist eine wirkliche Stadt, ja? Nur eins der folgenden drei Dinge ist eine Stadt. Pickel, Krätze, Herpes. Ja. C, sag ich. Ja, das Stefan ist es nämlich Herpes. Nicht. Es Marc sagt, B. Herpes ist es nicht. Nein, es ist Krätze. Du sagst Krätze. Okay, recht hat Marc. Genau, es ist Krätze. Und Krätze liegt in der Region Hannover, in der Nähe von Uetzen. Nee, warte mal. Uetze natürlich. Uetze. Uetze. Das ist nördlich. Wie Pfütze, nur ohne Pfff. Nordöstlich, gleich um die Ecke bei Burgdorf. Kennt man auch nicht, aber Burgwedel kennt man vielleicht. Burgwedel kennt man schon. Kennt irgendwo bei Hamburg auch nicht. Das ist ein Ortsteil von Altmerdingsen. Mann. Okay, ja, da möchte man wohnen. Merdingsen? Altmerdingsen, ja. Ich glaube, das heißt so. Ich glaube, das ist keine Stadt. Gut, dann nächste Runde. Ja. Ja. Alles klar. Oberhammer. Bitte nochmal. Super Oberhammer. Ja. Super Duper. Voll krass. Marc darf zuerst sein. Oberhammer. Ja, hätte ich auch gesagt. Ja, tatsächlich. Und ich glaube, vielleicht war es sogar etwas einfach, denn ich habe gesehen, Oberhammer gibt es tatsächlich in Bayern, Thüringen und Rheinland-Pfalz. Und wenn ich richtig gesehen habe, gibt es das in Bayern tatsächlich mehrfach. Ist ja der Oberhammer. Der Oberhammer. Gut, dann ich würde sagen, letzte Runde für heute. War schweres nochmal? Ja, jetzt wird es nämlich interessant. Also, lustig, ohne Witz, Karlauer. C. Nein, es gibt eine Ortschaft Karlau, aber nicht Karlauer. So, dann hast du noch gesagt witzig und das erste hieß lustig? Nee, ich habe gesagt lustig. Lustig? Ohne Witz, Karlauer. Ja, ohne Witz, ohne Witz vielleicht dann. Ohne Witz, würde ich auch sagen. Ohne Witz. Es schreibt man wahrscheinlich anders. Ja, hat er nicht richtig. Nein, man schreibt es tatsächlich ohne Witz zusammen. Ja, eben. Das hat es ja nicht gesagt. Nö, warum? Und dann heißt die Ortschaft auch nicht ohne Witz, sondern ohne Witz. Richtig. Ach, jetzt ist der phonetische Klugscheißer wach geworden. Mit so einem Moderator kann das Spiel ja nichts mehr. Ja, ohne Witz. Ohne Witz liegt ohne Witz. Ganz um die Ecke bei uns, nämlich in Brandenburg. Westhavelland. Ah. Das ist ein Wohngebiet oder so in Goldenberg. Ach, ein nee, Goldenberg. Ein Ortsteil sozusagen, oder? Nee, ja, keine Ahnung. Da sind 20 Häuser. 20 Leute wohnen da. Okay. So. Sieben Häuser, 20 Leute. Okay. Ja. Goldenberg, Westhavelland. Genau. Gut. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja. Was, das war's schon? Ja. Bin gerade warm. Ich habe jetzt nicht mehr, ich habe nicht mehr vorbereitet, aber ich verspreche euch, wir machen das nochmal. Das ist gerne. Ja. Also, ich kann euch beiden empfehlen, nochmal in die Sendung zu kommen in Zukunft. Genau. Na, jetzt sind wir gerüstet für Wer wird Millionär, für die 60-Euro-Frage. Ja, Faktenwissen. Ja. Braucht kein Mensch. Eben. Na. Ja, schöne Idee. Bin gespannt auf die Fortsetzung. Wie heißt der? Stefan. Icke. Mein Gott, jetzt habe ich euch schon wieder so verwechselt. Das Alter. Du hast vorhin etwas geteasert, und zwar der traurige Igelfund. Stimmt, ja, Geschichte. Das ist wirklich sehr traurig. Jetzt kommt wieder so eine Pimmelkatze bestimmt. Vielleicht ist es ja auch nur Ironie. Nein. Also, pass auf, ich habe einen Artikel gefunden. Einer Frau in England ist was passiert. Und ihr könnt ja mal. So was passiert auch nur den Briten, ich sag's euch. Gespannt zuhören, genau. Ne? Also, was soll man tun, wenn man dieser Tage ein Igeljunges findet? Das kann man natürlich im Internet rausfinden. Und eine Frau in der Grafschaft Cheshire heißt es, glaube ich, im Nordwesten Englands. Ich komme mir vor wie bei Loriot irgendwie. Middle Frithen. Genau, da habe ich mir auch gerade dran gedacht. Sehr gut. Willst du es wieder vorlesen, Marc? Nein. Ja, sehr gerne. Nee, brauchst du nicht. Also, eine Frau hat ein Igeljunges gefunden und dachte sich, da ist ja weit und breit keine Mutter zu sehen. Dann hole ich doch mal eine Pappkiste und stell noch einen Teller mit ein bisschen Katzenfutter dazu und guck mal, was passiert. Aber nichts half. Am nächsten Morgen hatte sich das Flauschige etwas weder bewegt, noch hatte es was gefressen. Ja, und aufgeregt fuhr die Dame dann zur nächsten Igelstation, und zwar in das Lower Moss Wood Nature Reserve and Wildlife Hospital in Knutsford. Das passt auch. Also ist wie ausgedacht, aber scheint es wirklich zu geben. Genau. Dort übergab sie den Karton einer Veterinärin und jetzt kommt's, die hieß Jeanette Kotze. Ich weiß nicht, wie man das in Englisch ausspricht. Kotze. Kotze, ja. Kotze. Genau. Die Frau gab ihr halt die Kiste und sie hat halt das Igeljungen auf dem Bürgersteig gefunden. Und das war schon sehr alarmierend, denn eigentlich ist es noch zu früh für so ein Igeljunges und tagsüber sollten die eigentlich auch nicht draußen sein. Ne? Und jetzt kommt das ganz Traurige. Ja, sie haben halt den Karton geöffnet und haben festgestellt, das ist ja kein Igel. Dachte ich mir. Eine Schuhbürste. Das ist ja ein Bommel von einer Bommelmütze. Echt? Ja, und das war der Frau. Das war der Frau sehr peinlich. Die hat den Karton schnell genommen und ist abgehauen. Und das Katzenfutter hat sie dann alleine gegessen. Ja, zumindest wurde dann gesagt, die Frau hat das Herz am rechten Fleck und hat natürlich auch richtig gehandelt, ne? Und aber ist natürlich eine. Hallo Tierrettungsstation, ich wollte eine Bombe abgeben. Sehr das unangenehme ist, das ist Geschichte. So, das ist da, wie war das? Da kommt jemand mit einem halben Hähnchen aus der Imbissbude, geht damit zum Tierarzt und fragt, ob da noch was zu retten ist. Ein Tier mit Z2 eingeladen. Ne? Ja, das war die Geschichte. Das Tier mit A, aber besser. A-Hirsch. A-Hirsch, das ist auch gut. Das ist auch gut. Ja, so viel dazu, ein bisschen was zum Lachen. Noch mehr lachen wir nachher, natürlich. Ne? Ich würde damit auch bald anfangen. Bald ist, ja. Ja, weil wir haben doch heute keine Zeit. Ach stimmt, du musst ja schon wieder los. Können wir noch irgendeine kurze Berlin-Story, was Aktuelles, dazwischen schieben? Oder jeder sagt noch einen Lieblingsgegenstand? Oder wir können noch Berlin-Story machen. Na, Berlin-News, ich habe ein paar gesammelt. Komm, wir machen mal schnell drei, das kriegen wir schnell hin. Was Aktuelles für uns alle. Wir sind ja der Berlin-Podcast. Endlich kommt das 29-Euro-Ticket. Wobei, ja, endlich zurück. Ist natürlich auch die Frage. Ne? ab 23. April kann man es buchen und ab Juli ist es gültig. Nur im Tarifbereich AB, nur als Jahresabo erhältlich, mehr dann zu gegebener Zeit. Der Hund darf mit, das Fahrrad nicht. Ja, gute genau. Eselsbrücke. Wie gehabt. Und ja. Kinder unter 6, wobei ich dachte, Kinder unter 6 fahren eh kostenfrei. Das ist einfach nur Marketing, ja. No? Toll. Ja. Marketing. Das heißt, man darf auch lange Hose, kurze Hose und Jacke anziehen und eine Mütze. Na, Hose ist Pflicht. Ein Gepäckstück. Nein, nicht an dem No-Pants-Day. Stimmt, hast du recht. Der in Berlin regelmäßig in der U-Bahn stattfindet, einmal im Jahr. Ja. Und zu gegebener Zeit melden wir uns dann wieder. Ja. Und noch eine interessante Meldung und dann lassen wir es mit dem Berlinus für heute. Der Palast der Republik kommt wieder. But, ja. Da steht doch Stadtschloss. Und zwar an der TU Freiberger Bergakademie hat man jetzt so ein Modell von dem Bauwerk restauriert. Man hat es nämlich gefunden, und zwar eher zufällig, in einem Gemeinschaftsprojekt der Bergakademie und der TU Braunschweig, die die Geschichte des volkseigenen Betriebes MLK irgendwie erforschen wollten. Wofür das steht, weiß ich nicht, aber das war das größte Kombinat. Na, MLK? Milk. Milk? Kennt man doch. Okay. Nein, Metall-Leichtbau-Kombinat. Ja, genau. Das war nämlich das größte Kombinat der DDR im Bereich Stahlhochbau. Und da hat man das Modell gefunden, ohne Bezeichnung, zwischen ganz vielen anderen Modellen. Aber der Zustand war nicht sehr gut und deswegen hat man sich entschieden, das zu restaurieren. Aus den Geldern oder mit Geldern der des Humboldt-Forums Berlin. Und das ist auch jetzt der Hintergrund, warum der Palast der Republik wiederkommt. Denn ab 17. Mai diesen Jahres gibt es eine Sonderausstellung. Hin und weg, der Palast der Republik ist Gegenwart. Und dort wird dieses Modell ausgestellt. Also quasi an alter Stelle. Darf ich dazu noch kurz eine Anekdote erzählen mit dem VEB? Eine Anekdote? Und zwar ist es so, die volkseigenen Betriebe durften oder mussten zusätzlich zu ihren normalen Dingen auch noch was für die Gemeinschaft beitragen. Und deswegen gibt es nämlich unter anderem Holzschlitten, die aus einem so Metallkombinat kommen. Die haben eigentlich Metalldinge gemacht, also Rohre zurechtgeschnitten. Und ihr Nebenprojekt war dann eben Schlitten zu bauen. Wenn ihr also alte Holzschlitten euch anguckt, dann kann das sein, dass die von irgendeinem VEB Metallbauunternehmen sind, wo man meint, dass die doch gar keine Schlitten herstellen. Das ist der Hintergrund. Mhm, sehr gut. Ja. Das war die Berlinus, würde ich sagen. Und die DDR. Vielen Dank. Vielen Dank. Bitte, Olaf. Ja, und Marc hat es gesagt, die Zeit ist heute unser Faktor, der im Nacken hängt. Deswegen machen wir jetzt mit der Tradition weiter. Das Witzbattle. Witzbattle. Folge 136. Und Marc darf natürlich beginnen. Runde 1. Der scheidende Vorstandsvorsitzende einer großen Aktiengesellschaft übergibt seinem Nachfolger 3 Briefe. Ich habe in diesen 3 Briefen meine Erfahrungen zusammengefasst. Immer wenn Sie in eine schwierige Lage kommen, öffnen Sie einen der Briefe. Meine Ratschläge werden Ihnen sicher immer nützlich sein. Nach einem Jahr wird das Unternehmen von einer Finanzkrise erschüttert. Der Vorstandsvorsitzende öffnet den ersten Brief und liest: Schieben Sie sofort die ganze Schuld auf den alten Vorstand. Gesagt, getan, hat funktioniert. Im zweiten Jahr stockt der Absatz der Aktiengesellschaft bedrohlich. Der Vorstandsvorsitzende öffnet also den zweiten Brief und liest: Schieben Sie die gesamte Verantwortung für alle Probleme auf den Aufsichtsrat. Auch das scheint wieder zu funktionieren. Und im dritten Jahr droht eine feindliche Übernahme durch die Konkurrenz. Der Vorstandsvorsitzende öffnet pflichtbeflissen den dritten Brief und liest Folgendes: Nun ist die Zeit gekommen. Schreiben Sie 3 Briefe an Ihren Nachfolger. Bitte lachen Sie jetzt. Er hat Scheide gesagt am Anfang. Habe ich nicht gehört. Okay, meine Witze sind heute. Du bist so doof. Sind heute alle von einer KI erzeugt. Ich habe mich aber im Internet bedient und nicht selber in Auftrag gegeben. Okay. Und zwar: Wie nennt man ein lachendes Motorrad? Yamaha. Oh, der war sogar sehr niedlich. Schöner Kinderwitz. Ne? Ja, meine Witze, und da muss ich ausholen, ich gratuliere an dieser Stelle Bayer 04 Leverkusen zum ersten Meistertitel. Ich habe nämlich Bayer Leverkusen Witze. Und womit haben die gefeiert? Mit Kölsch, also mit Wasser. Gut, das war noch nicht der Witz übrigens, der kommt nämlich jetzt. Während eines Bundesligaspiels in der Bayer Arena zwischen Leverkusen und Dortmund sieht ein männlicher Leverkusen-Fan, dass der Platz neben seinem Sitznachbarn noch frei ist. Er fragt, weshalb ist der Platz neben ihm denn noch leer? Der antwortet, naja, der Platz war für meine Frau, aber die ist leider verstorben. Ui, und weshalb haben Sie kein anderes Familienmitglied mitgenommen? Naja, das geht nicht, die können nicht, die sind alle noch auf der Beerdigung. Das war abzusehen. Runde 2. Der kleine Bernd fragt seinen Vater, Papa, was wird eigentlich aus einem Fußballspieler, wenn er nicht mehr richtig sehen kann? Schiedsrichter. Oh ja, jetzt. Okay. Ja. Neulich wurde bei mir eingebrochen. Der Dieb, der hat die Limbo-Stange geklaut. Wie tief kann man sinken? Oh, was für ein Wortspiel. Na? In der Schule fragt eine Lehrerin die Kinder ihrer Klasse, ob sie alle Bayer Leverkusen-Fans sind. Alle Kinder heben die Hände, nur Susi nicht. Die Lehrerin bemerkt das und fragt nach. Susi, was ist mit dir? Bist du etwa kein Fan von Bayer Leverkusen? Nein, Frau Lehrerin, antwortet Susi. Ich bin Eintracht Braunschweig-Fan. Mein Papi und meine Mami kommen beide aus Braunschweig und sind auch Fans von Eintracht Braunschweig. Die Lehrerin, aber Susi, du kannst doch nicht einfach alles nachmachen, was deine Eltern dir vormachen. Was wäre, wenn dein Papi ein Jahr im Gefängnis säße und deine Mami eine Nutte wäre? Susi zögert kurz und sagt dann, naja, dann wäre ich wohl auch Bayer Leverkusen-Fan, Frau Lehrerin. Eieiei. Runde 3. Der Chef zu seinem neuen Buchhalter. Es gibt zwei Dinge in der Firma, auf die ich allergrößten Wert lege. Das eine ist Reinlichkeit. Haben Sie sich übrigens draußen an der Matte die Füße abgetreten? Ja, natürlich. Gut. Das zweite, was mir wichtig ist, ist Ehrlichkeit. Draußen liegt gar keine Matte. Hey. Gut, warum geht ein Taucher immer rückwärts von Bord ins Wasser? Weil er sonst ins Boot fallen würde. Macht Sinn, ja. Mann. So, noch ein Bayer Leverkusen-Witz. Fernsehübertragungen von Leverkusen-Spielen werden immer beliebter. Schon ein Drittel der Bundesbürger schaltet regelmäßig ein. Der Rest nimmt bei Bedarf weiterhin Schlaftabletten von Bayer. Bonusrunde. Bonusrunde. Da, einheißen. Als Vater und Sohn von einem gemeinsamen Ausflug nach Hause zurückkommen, erzählt der Junge seiner Mutter, Mama, Mama, als ich mit Papa im Bus nach Hause gefahren bin, hat er mich aufgefordert, meinen Sitzplatz einer fremden Frau zu überlassen. Die Mutter, ja, das ist auch richtig so. Ja, aber Mama, ich saß doch auf Papas Schoß. Herrlich. Mein Kumpel meinte neulich, dass Zwiebeln das einzige Lebensmittel sind, von dem er weinen muss. Ich habe ihm prompt eine Kokosnuss ins Gesicht geworfen. Das ist mein Humor. Gut, Leute. Was haben Fußballer und Babys gemeinsam? Viel. Ja. Sie denken, mit Schreien kann man alles erreichen. Ja. Aber mit Heulen. Ja. Hast du noch einen? Ich habe immer noch einen. So, also. Jetzt kommt den Höhepunkt. Der Höhepunkt, nämlich den. Ja, ich nehme mal den. Aber spiel uns nichts vor. Ja. Kommt ein Unterhändler von Coca-Cola in den Vatikan. Er bietet $100.000, wenn das Vaterunser geändert wird. Es soll in Zukunft heißen, unser täglich Coke gib uns heute. Der Sekretär lehnt es kategorisch ab. Auch bei $200.000 und $500.000 hat der Vertreter keinen Erfolg. Er telefoniert mit seiner Firma und bietet schließlich $10 Millionen. Der Sekretär zögert, greift dann zum Haustelefon und ruft den Papst an. Chef, wie lange läuft eigentlich noch der Vertrag mit der Bäckerinnung? Ja. Ich habe ihn verstanden. Sehr schön. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Okay. So, jetzt brauchst du ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ja. Was ist klein, Stefan. Grün und dreieckig? Ich bleib bei Stefan. Hallo? Ein kleines grünes Dreieck. Ah. Eben an, was habt ihr denn? Und da? Stefan. Ihr. Ne? Jo, jetzt reißt ab, reißt die Hütte jetzt ab. Ich habe keinen. Ein Bonuswitz ist die Regel und ihr brecht immer die Regel. Also brecht weiß. Okay, okay. Dann liefere ich noch einen nach oder hast du einen? Ich habe natürlich noch einen. Einen habe ich noch. Nein, was? Kevin ist bei den Eltern seiner Freundin zum Essen eingeladen. Es gibt Bohneneintopf. Nach dem zweiten Teller bekommt er plötzlich Blähungen. Leise lässt er einen fahren. Die Mutter ruft laut: Hasso! Und schüttelt missbilligend den Kopf. Kevin ist erleichtert. Sie glaubt also, dass der Hund unter dem Tisch dran schuld ist. Er lässt deshalb gleich noch einen Furz, diesmal etwas lauter. Wieder ruft die Mutter: Hasso! Jetzt lässt Kevin völlig entspannt mal so richtig einen ab. Die Mutter ruft total entsetzt: Hasso! Jetzt komm endlich unter dem Tisch vor, sonst scheißt dir der Typ noch auf den Kopf. Okay, meiner ist ganz simpel, einfach kurz. Rezension eines Restaurants auf dem Mond. Tolles Essen, aber keine Atmosphäre. Ja. Genau. So Leute, Schluss jetzt hier mit dem Witzbattle. Ganz genau. Ja. Fehlt noch die Weisheit des Tages. Ja. Wer hat denn eine? Nee, guckst du in dein Buch oder soll ich? Ich hätte auch eine. Oh ja. Stefan mal. Der hat noch gar nicht. Die habe ich heute bei meinem Nachbarn im Status gefunden. Mhm. Und die lautet: Ein Mensch mit Humor trinkt den Kakao, durch den er gezogen wurde. Der ist ja mal nichts hinzuzufügen. So ist es. Ja, dann an dieser Stelle würde ich sagen, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ganz genau. Wir trinken jetzt noch einen Wop und dann ab ins Bett. Ja, und wir müssen kurz noch ein Sport-Update bringen. Ja. Alba Berlin-Fans, keine Panik, sieht gut aus. Und jetzt gucken wir mal für René die Eishockey-Ergebnisse. Es ist immer noch beim 4:2 geblieben. Das Drittel folgt und das können wir uns jetzt gleich angucken. Das ist cool. Ja. Ich wünsche viel Vergnügen dabei. Ich muss noch arbeiten. Ja. Wenigstens einer muss arbeiten. Nachtschicht für Marc. Viel Erfolg, Marc. Und ihr liebe Leute, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dann. Bis dahin. Bis die Tage. Tschüss. Kippen. Und hier sind die Outtakes. Ich muss wieder meine obligatorischen Soundchecks machen. Ah ja. Alles gut, Stefan. Alles gut. Oh, hör auf. Alles gut, Mensch. Wieder mit KI, ja, oder? Ja, komm, hau rein, das Teil. Was war Mama? Da, jetzt ist sie da. Stefan ist aber heute ein bisschen wankelmütig. Raus und rein. Ja, nee, ich musste F5 drücken, weil ich natürlich das Add-on deaktiviert hatte. So, pending host permissions. Achtung, wir kriegen Besuch. Ich zeige euch ganz kurz was. Nein, ganz kurz, bitte nicht. Doch, warte jetzt kurz. Wir haben keine Zeit dafür. Wir haben doch keine Zeit. So, und jetzt vergesst ihr alles, was ihr gesehen habt? Ich denke, das macht die Janine Kunze. Jetzt nicht mehr. Aber die ist hübscher als du. Ich pinne mal uns alle ganz groß, ja, damit wir zu sehen sind. Ist nicht besser, wenn die Uhr groß ist? Nö. So, jetzt sehe ich uns drei. Das ist doch perfekt. Für euch auch? Ihr könnt es ja wieder lösen, wenn ihr wollt. Ja, habe ich schon. Arsch. Für René, heute ist der 17.04.2024. Es steht alles auf diesem unsichtbaren Blatt Papier, guck. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom meisten Berlin-Podcast. Irgendwas ist doch... Das bitte nochmal. Ja, bitte. Also das war wirklich... Also, das kam bei euch nicht so gut an. Das war echt genuschelt. Ich wollte was für die Outtakes haben. Nee, das war nicht für die Outtakes. Das war sogar zu schlecht für die Outtakes. Okay. Und starte die Uhr bitte. Ja, mach mal alles nacheinander. Nicht alles muss ich hier alleine machen. Gibt's nee, Lampenfieber. So. Lampenfieber wächst. Der Puls geht ganz normal. Und auch für alle Mamis und Papis hier im Saal. Stefan höre ich auch nicht mehr. Okay, dann liegt es am Blut. Krass, was ist da los? Marc, guckt mal, vielleicht ist er gleich wieder da. Ansonsten, willkommen zu einer neuen Folge mit René. Marc hat ja gesagt, er hat keine Zeit. Genau, ja, genau. Wahrscheinlich muss er gerade arbeiten. Hat sich nur... Ich spule noch mal kurz zurück. Danke für dich. Jetzt nicht, dass der Marc einen Lautsprecherausfall hat. Ich hoffe, der hat Kabelkopfhörer. Jetzt müssen wir wieder schneiden, ey. Weißt du, sitze ich wieder 5 Stunden extra. Dich, nein, ich habe ja... Gibt's ja nicht. Ich habe das alles im Griff, Stefan. Was soll die KI da draus machen? Es ist doch peinlich, wenn das einer liest. Wenn das einer liest. Da ist er wieder. Hallo Marc, kannst du uns hören? Wir können dich nicht sehen, aber... Hallo Marc. So, ich höre immer noch nichts. Das kann doch nicht sein. Hallo Marc. Jetzt höre ich euch wieder. Oh, das ist so schön. Wir haben dich die ganze Zeit gehört. Was ist los? Ja, lag an deinen Apple-Dingern, oder? Stefan? Ja? Du mit deinem Apple-Bashing gehst mir tierisch auf den Sack. Das geht schon seit Jahren so. Das ist so nicht mehr lustig. Das brauchen wir hier nicht. Ich habe keine Ahnung, woran es lag. An dir? Eisbären liegen zu. Nein, sag nichts. Soll ich nicht sagen? Okay. Nein, sag's gleich. Warte mal, Stefan. Hast du meine Bommel irgendwo gesehen? Wo ist denn meine Bommel? Marc, hast du meine Bommel gesehen? Dafür haben wir echt keine Zeit. Ich habe gerade gedacht, du sprichst mich an. Ich wollte schon reagieren. Ja, dachte ich auch. Okay, ja, gut, warte dann mal. Dann ist es ja genau so gekommen, wie es sein sollte. Alles klar. Aufnahme stoppen und hochladen. Genau. Tschüss. In der Reihenfolge. Tschüss. Ciao.